Deutschlandfunk. Freistil. Ich gehe und gehe, ich zieh meine Kreise. Ich gehe zum Ursprung und Ziel. Man geht relativ weit außen, dann geht man wieder nach innen, dann geht man wieder nach außen, dann wieder nach innen und dann ist man drin. Man macht sich da auf so einen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen und es hat da so eingeleuchtet. Und hier verirrt man sich gar nicht, sondern man muss nur dranbleiben. Also wenn man nicht aufgibt, kommt man zum Ziel. Hallo! Hallo! Es ist auch schön, wenn die Wege mal vorgegeben sind, sonst muss man sich ja immer entscheiden, wo gehe ich lang, und hier wirst du geführt. Ich gehe die Wege der alten Spirale und singe das uralte Lied. Erstmal war es eine Strecke eben auch langweilig. Ne? Man geht im Kreis und der Weg ist vorgegeben. Und dann trotzdem landet man in der Mitte. Oder bei sich selbst. Oder ja, im Zentrum. Ich meine, wer will nicht zur Mitte? Ich gehe die Wege der alten Spirale und singe das uralte Lied. Wo war der Anfang und wo ist das jetzt das Ende der ganzen Geschichte? Und die große Frage heißt, kommt man hier irgendwie da mal raus? Umweg zur Mitte. Der Mythos des Labyrinths. Von Theresa Schomburg. Deine Worte sind wie aus Stein, meine sind wie aus Zement. Wir mauern uns ein wenig ein, bauen uns ein Labyrinth. Wir sind in einem Labyrinth, in dem ich nicht mehr zu dir find. Wir sind in einem Labyrinth, in dem ich nicht mehr zu mir find. Obwohl ich ja schon tausendmal durchgegangen bin, irgendwie weiß ich, also bin ich immer wieder auch selbst überrascht, wo bin ich denn jetzt gerade oder war ich hier nicht schon mal und so. Ellen Esser sitzt auf einer Picknickdecke auf dem Boden des Volksparks Hasenheide in Berlin und schaut auf ihr Werk. Pflastersteine bilden ebenerdige Kreise auf dem Gras. Grau, schwer und seltsam archaisch sehen sie aus, als hätten sie schon Jahrtausende hier gelegen. Und nicht erst seit dem Sommer 2019, als die Künstlerin ihr Labyrinth an dieser Stelle aufbaute. Ein paar Schritte weiter spielt eine Gruppe Männer an einem Klapptisch Backgammon. Auf der Wiese turnen Kinder. Aus Lautsprecherboxen weiter hinten im Park kommt Partymusik. In der Mitte des Labyrinths spielt Peter Pütz auf einer Shakuhachi, einer japanischen Bambusflöte, die bei Zen-Mönchen der Atemmeditation dient. Die Rhythmen sind lang ausatmende Töne. Wenn der Körper ruhig ist, der Atem ruhig ist, ist der Geist ruhig. Ist man im Hier und Jetzt. Das Labyrinth ist ja ein Ort, wo alt und jung etwas erleben können. Also einerseits begegne ich vielen Leuten, die sagen, sie gehen jeden Morgen da durch. Dann habe ich Geburtstagspartys von Kindern getroffen, die gesagt haben, ja, natürlich, wir gehen immer in das Labyrinth. Dann habe ich ganz viele Väter mit ihren Kindern auf den Schultern gesehen, die durch das Labyrinth gelaufen sind. Das Labyrinth ist ein Treffpunkt für Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Kulturen. Es scheint eine magische Anziehungskraft auszustrahlen. Ich habe Leute schon durch das Labyrinth tanzen sehen, eilen sehen, im Schneckentempo durchgehen sehen, ganz verschieden. Also das ist mehr das, was man in diesem Labyrinth erlebt, seinen eigenen Rhythmus zu entwickeln. Ellen Esser wirkt im gelbflatternden Sommerkleid trotz der grauen Haare alterslos. Sie arbeitete als Schauspielerin viele Jahre lang mit dem Theaterregisseur Peter Zadek. Nach ihrem Bühnenabschied schrieb und inszenierte sie Theaterstücke und veröffentlichte mit über 70 ihren ersten Roman, Maries Labyrinth. Dadurch kam ihr auch die Idee, selbst ein Labyrinth zu bauen und Künstler, Musiker und Qigong-Lehrer hierher einzuladen. Also eine Art Theater unter freiem Himmel. So schloss sich für sie ein Kreis. Also mein Vater, der hatte ein Privattheater in Berlin aufgebaut, das hieß Hansa-Theater. Und eigentlich war das inhaltlich gar nicht so meine Art von Theater, aber ich wollte selber am liebsten immer Intendantin werden. Also könnte man sagen, mein Wunsch, selber mein kleines Theater zu haben, ist auf eine ganz andere Art und Weise hier mit diesem Labyrinth verwirklicht worden. Die Titelfigur in Ellen Essers Roman Maries Labyrinth, erschienen 2019 im 26 Self-Publishing Verlag, ist eine sehr leistungsorientierte junge Frau. Marie betreibt eine Werbeagentur und arbeitet pausenlos, bis sie von rätselhaften Migräneanfällen heimgesucht wird und sie sich auf die Suche nach Heilung macht. Marie findet im Roman schließlich durch eine Therapie, allerdings bei einem Hypnosespezialisten, den Schlüssel zu ihrer Migräne. Und entdeckt ein Familiengeheimnis, das sie von ihrem Bruder entfremdete. Dabei begegnet sie immer wieder auch dem Labyrinth. Sie ist immer die Tüchtige in der Familie und der Bruder ist das schwarze Schaf, der Künstler ist. Und der hat eine Hausmeisterstelle an der University of California. Die machen nämlich ein Labyrinthprojekt in der Wüste, wo er einen alten VW-Bus so mit Teer überzieht und mit allem Möglichen. Wo plötzlich dieses Objekt von ihrem Bruder ganz irre wirkt, weil das wie so ein Relikt der Zivilisation ganz berührend ist. Ihnen bot sich ein überwältigender Anblick, als sie eine absolut pflanzenleere, hellbraune Ebene erreichten, die von rötlich-braunen Bergen eingefasst war. Ein zunächst nicht klar erkennbares Gebilde zog die Blicke magisch an, und beim Näherkommen erkannten sie die wunderschön leuchtende Form des Labyrinths. Es war aus weißen Wasserkanistern gebaut, die übereinander gestapelt waren und von innen geheimnisvoll leuchteten. So manchen Umweg ist Ellen Esser gegangen. Mit solchen Wendungen des Lebens und den entsprechenden Windungen des Labyrinths, die diese symbolisieren, befasst sich Marion Fechner professionell. In ihrem früheren Berufsleben war sie Soziologin und hat sich während des Studiums mit Matriarchatsformen und heidnischen Bräuchen beschäftigt. Nach langer Krankheit wagte sie einen beruflichen Neustart und hat jetzt eine Praxis mit Schwerpunkt Körperpsychotherapie und Coaching. Wenn du das Labyrinth betrittst und wenn du sozusagen Therapie oder Coaching anfängst, dann bewegst du dich schon auf die Antwort zu. Wenn du die Frage in dir hast, hast du schon die Antwort in dir. Und dann ist ja ganz spannend beim Labyrinth, die alten, ne, die klassischen, die sind so gebaut, dass du kurz bevor du in der Mitte bist, musst du noch mal ganz nach außen, fast in den Außenring, und du verlierst das Ziel oder das Problem, verlierst aus den Augen, bist wieder verwirrt. Und dann aber kommt es plötzlich dazu, dass du noch mal zwei Biegungen gehst und obwohl du dachtest, du bist wieder ganz außen, bist du dann in der Mitte ganz plötzlich. Und so ist es oft auch mit diesen therapeutischen Prozessen genau so. Ihre Praxis hat sie Labyrinthleben genannt. Das Symbol des Labyrinths nutzt Marion Fechner als Bild in ihren Sitzungen. Sie hat Klienten aber auch schon in ein begehbares Labyrinth geführt. Und ich als Therapeutin, ich weiß die Lösung nicht, die weißt nur du. Was ich aber weiß ist, wie sind Labyrinthe gebaut, welche Wendungen und Wege gibt es, welche Biegungen sind besonders schwierig. Und ich weiß einfach viel über Lebenslabyrinthe. Und das stelle ich sozusagen dem Klienten zur Verfügung. Dieses Wissen, diese Erfahrung, die ich im Durchgehen von Labyrinthen habe. Und die zweite Stempelstation gefunden. Dicht an dicht steht eine Maispflanze neben der anderen. Durch schmale Schneisen rennen Kinder. Manche wollen sich verirren, andere suchen gezielt nach den Stempelstationen, die hier versteckt sind. Wer alle Stempel findet, hat die Chance auf einen Preis. Also, das ist schon mein drittes Mal. Und diesmal versuche ich, alles zu kriegen. Maislabyrinthe sind beliebt, seitdem 1993 der britische Designer Adrian Fisher im US-Bundesstaat Pennsylvania die ersten verschlungenen Pfade in einem Maisfeld anlegte. Die Idee reiste um die Welt, auch wenn sie auf einer Verwechslung fußt. Wir schummeln da auch ein bisschen, aber der normale Besucher unterscheidet nicht zwischen Labyrinth und Irrgarten. Es ist natürlich kein Labyrinth im Maisfeld, sondern es ist ein Irrgarten. Im Labyrinth gibt es immer nur einen Weg zur Mitte. Man kann sich nicht verlaufen. Im Irrgarten dagegen ist das Verirren Programm. Matthias Bayer betreibt den Freizeitpark Irlandia im brandenburgischen Stockholm. Früher zu DDR-Zeiten hat er mal Rock'n'Roll-Tanzveranstaltungen für die Jugend gemanagt. Um die Jahrtausendwende herum verwandelte er gemeinsam mit seiner Familie eine 5 Hektar große Fläche voller Goldregen und brusthohem Unkraut nach und nach in eine Parallelwelt voller Labyrinthe und Irrgärten. Neben dem Maislabyrinth gibt es ein Türenlabyrinth aus 20 alten Kellertüren. Ein Dunkellabyrinth aus 50 Meter Betonröhren unter der Erde. Ein Rankenlabyrinth mit Brombeere, Klettergurke, Schlingknöterich und Pfeifenwinde. Ein Barfußlabyrinth, in dem man mit den Füßen Korken, Kies und Baumrinde ertasten muss. Und sogar ein Brennnessellabyrinth. Das Brennnessellabyrinth ist ein klassisches Labyrinth. Also da kann man, wenn man die Brennnessel durchstreift, zur Mitte gehen und muss dann wieder auf demselben Weg rausgehen und eigentlich auf diesen Weg zu sich selbst finden oder zu den Brennnesseln. Das kann sogar ein bisschen schmerzhaft werden für alle, die vom Weg abkommen. Genau genommen ist auch das Brennnessellabyrinth kein echtes Labyrinth, sondern eine Spirale. Der Weg führt direkt nach innen. Es gibt zwischendurch keine Bewegung zurück nach außen, wie im Labyrinth. Aber wer will hier schon den Spielverderber machen? In Irlandia hat ohnehin jeder seine eigene Definition. Also Labyrinth ist ja eigentlich sowas mit Spiegeln, dass man gegen Sachen läuft. Aber ein Irrgarten ist ein bisschen leichter, weil da knallt man jetzt nicht gegen Sachen, sondern man sieht ja nur Mais oder andere Getreidesachen. Wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Wir haben so lange am Krebsstand angestanden. Das war ein Labyrinth. Mann, war das ein Labyrinth. Womöglich gibt es das Labyrinth schon seit etwa 5000 Jahren. Felsritzungen wie die in einer Grabkammer auf Sardinien sind aber schwer zu datieren. Die ersten sicheren Funde sind eine Tontafel im griechischen Pylos um 1200 vor Christus mit einer Labyrinthzeichnung und ein mykenisches Täfelchen von 1400 vor Christus, das in Knossos gefunden wurde und die Aufschrift trägt: Ein Honigtopf für alle Götter, ein Honigtopf für die Herren des Labyrinths. Ob damals schon ein Labyrinth als Bauwerk existiert hat, ist ungewiss. Auch woher das Wort kommt. Einer älteren Theorie nach könnte es mit dem lydischen Labrys zusammenhängen, eine Doppelaxt, die etwa zum Töten von Opferstieren verwendet wurde. Andere Bedeutungsmöglichkeiten sind ein Gebäude oder Ort aus Stein, vielleicht auch ein Gehege, was wiederum auf einen Stier hinweisen könnte. Der Mythos vom Stiermensch-Mischwesen Minotauros im Labyrinth auf Kreta ist im Sagenstandardwerk Apollodors mythologische Bibliothek so wiedergegeben. König Minos befahl, 7 Jünglinge und ebenso viele Jungfrauen dem Minotauros zur Speise zu schicken. Dieser war im Labyrinthe eingeschlossen, aus dem niemand, der hineinging, den Weg zurückfinden konnte, weil es durch vielfache Windungen den unbekannten Weg verschloss. Einer Theorie nach könnte König Minos' Palast von Knossos selbst das Labyrinth gewesen sein. Der Labyrinth-Kenner Gernot Cantolini, der selbst über 40 Labyrinthe gebaut und mehrere Bücher zum Thema verfasst hat, hält das aber für unwahrscheinlich. Der Arthur Evans, der Knossos ausgegraben hat, hat ja vermutet, dass das Labyrinth dann in der Palastform zu finden ist. Aber ein bisschen habe ich so das Gefühl, das Labyrinth-Bauwerk als solches in Kreta zu suchen, wäre das Gleiche, als wie würde man im Schwarzwald das Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel suchen gehen. Es ist ein Mythos, es ist eine mythische Geschichte. Und damit von Anfang bis zum Ende symbolisch zu verstehen. Als Theseus nun in Kreta ankam, verliebte sich die Tochter des Minos Ariadne heftig in ihn. Sie gab Theseus, als er das Labyrinth betrat, einen Faden. Als er den Minotaurus im hintersten Teil des Labyrinths aufgespürt hatte, tötete er ihn. Mit Hilfe des Fadens gelangte er wieder ins Freie. Nein, es war nicht der sprichwörtliche rote Faden. Warum aber braucht Theseus einen Faden, wenn es im Labyrinth nur einen Weg gibt? Ja, es haben schon griechische Autoren eben diese Frage gestellt, warum Theseus den Faden braucht, wenn er doch in einem Labyrinth ist. Und später dann im Mittelalter oder vor allem dann in der Renaissance sind dann spielerische Labyrinthe in Schlossgärten gebaut worden. Und da kann man sehr genau beobachten, wie sich die mit der Zeit verändert haben und dann auf einmal in diesen Schlossgärten die Idee entstanden ist, Heckenlabyrinthe zu bauen in einer Form, wo man sich verirren kann. Und das Bild dieses Irrgartens, das hat sich in der mitteleuropäischen Kultur dann festgesetzt in den Köpfen, sodass man den Begriff Labyrinth eben bei uns eher mit dem Irrgarten verbindet. Hier links dieses Kundenwegleitsystem, wo man sich orientieren kann, welche Sortimente finde ich wo. Also ich suche eigentlich nur sowas für Messerschärfen. Gibt es sowas bei Ikea? Ja, das haben wir auch da. Wo finde ich denn das? Und zwar dort hinten bei den Messern. Soll ich Ihnen das mal zeigen? Das wäre sehr nett. Da kommen Sie. Kommen wir mit Ihnen. Ikea ist das Labyrinth der heutigen Warenhauswelt. Und Daniel Meine sieht so aus, wie man sich einen dynamischen Ikea-Mitarbeiter vorstellt. Jung, sportlich, smart. Dabei ist Herr Meine schon 48 und Marktmanager in Berlin-Waltersdorf. Und auch der Weg durch die Filiale ist eigentlich gar nicht so verwirrend, wie man auf den ersten Blick glaubt, sondern fast unheimlich einfach. In allen IKEA-Einrichtungshäusern ist dieser Weg immer der gleiche. Ja, also das heißt, wir fangen mit Wohnzimmer an, dann kommt Esszimmer, dann kommt die Küche, dann kommt das Schlafzimmer und dann kommt die Kinderwelt. Und dann geht man quasi die Treppe runter in die Markthalle, wo dann die ganzen Wohnaccessoires sind, so wie Glas und Porzellan, Töpfe, Pfannen, Kerzen und so weiter. Da ist ja hier ein klassisches Labyrinth. Das ist ja extra so angelegt, dass jeder überall vorbeikommt, wenn es geht, und dadurch eben immer mal zugreift zu irgendwas. Ja gut, ich habe Kinderzimmer gekauft, ich habe für Küche alles gekauft, Schränke gekauft. Wer was sucht, der findet es auch im Labyrinth hin. Ariadnes Faden durchs Möbellabyrinth manifestiert sich in Pfeilen auf dem Boden und in einem Plan mit Nummern für jede Abteilung, dem sogenannten Kundenwegleitsystem. Viel schiefgehen kann auf dem Weg zur Kasse mit gefülltem Einkaufswagen eigentlich nicht. Oder doch? Wir sind durch die verschiedenen Türen, die dann immer noch in den nächsten Bereich führen, durchgegangen und wussten dann nicht mehr, ob wir da schon waren oder nicht. Und irgendwie waren wir dann dreimal an derselben Stelle. Wir waren noch im Türlabyrinth. Da waren ganz viele Türen. Ja, kam jemand von uns, kommt öfters mal vor, und hat gesagt, ich habe noch 20 Kellertüren. Die könnt ihr haben. Was macht man mit 20 Kellertüren? Ganz einfach, ein Türenlabyrinth. Türen aufmachen, durchgehen. Irgendwo kommt man an. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür, erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Lewis Carroll schrieb als Mathematiker und Logikfan nicht nur Romane, sondern auch Labyrinth-Rätselbücher. Die verschlungenen Wege, auf die er seine Alice im Wunderland schickt, erinnern aber eher an einen Irrgarten. Auch Schriftsteller des 20. Jahrhunderts interessiert dieser undurchschaubare Aspekt des Labyrinths mehr als die Gewissheit, dass wer den Weg nur geht, am Ziel auch ankommt. In Umberto Ecos Mittelalter-Krimi »Der Name der Rose« finden der ermittelnde Mönch William von Baskerville und sein Novize Azon die Lösung ihres Falls in der verschachtelten Bibliothek, die Labyrinth genannt wird, aber ebenfalls ein Irrgarten ist. Eigentlich ist der rote Faden ja nur erforderlich in einem Irrgarten. Beate Räuber wirkt selbst ein bisschen wie eine moderne Ariadne, mit ihren rötlichen Haaren und dem Schlüsselbund, der im Takt mit ihren Armreifen klappert. 26 Jahre lang war die Parkbotschafterin der Grün-Berlin-Gruppe Chefin der Gärten der Welt im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Sie kennt jeden Stein des Geländes und auch den Weg durch das Labyrinth und den Irrgarten. Beide liegen direkt nebeneinander. Dann stellen wir uns einfach mal auf die Mitte des Labyrinths. Verwechslungen sind ausgeschlossen. Der Irrgarten, eine Nachbildung des Irrgartens im englischen Hampton Court, ist mit seinen immergrünen Eibenhecken schon von weitem zu sehen. Und wenn die Hecke geschnitten wird, auch zu hören. Es ist ja ganz schön viel. Da muss man ja innen, außen und dann oben schneiden. Das ist schon einiges. Das Labyrinth dagegen übersieht man schnell und tritt daher auch schon mal versehentlich drauf. So, jetzt stehen wir auf dem Labyrinth. Etwas, was wir eigentlich nicht tun sollten. Das Labyrinth ist ein Muster aus schwarz-weißem Granitstein. Eine 1:1 Nachbildung des wohl berühmtesten gotischen Bodenlabyrinths, dem der Kathedrale im französischen Chartres. Der Weg zur Mitte wird durch die weißen Steine markiert. Die Schwierigkeit bei einem Labyrinth ist, dass man sich selbst reglementieren muss, um nicht einfach quer zu laufen, wie wir das gerade taten, und zu sagen, oh, na ja, ich kann mich ja hier überall aufstellen. Das Wesentliche dieses Bodenlabyrinths ist, alle weißen Wege abzulaufen. In Chartres ist das Mosaik aus Marmor. Beate Räuber war beeindruckt, als sie das Original durchlaufen hat. Die Kontraste von weißem zu schwarzem Marmor sind noch sehr viel deutlicher. Das heißt, manchmal flirrt es ja auch so ein wenig vor den Augen, dieses Schwarz und Weiß. Und es war schon ehrfurchtgebietend. Seinen Weg in die Kirche fand das Labyrinth nach und nach zwischen Spätantike und Mittelalter. Das kretische Labyrinth mit seinen 7 Umgängen hatte sich bei den Römern in ein dekoratives Mosaikmuster verwandelt. Statt der Kreise gab es nun 4 Viertel, die alle nacheinander durchlaufen werden müssen. Zunächst in christlichen Handschriften, später in Bodenlabyrinthen, die vor allem in Kathedralen im Norden Frankreichs gebaut wurden, bekam es mehr Umgänge und eine neue Symbolik. Die nunmehr 11 Kreise, nicht 10 wie die 10 Gebote und auch nicht 12 wie die 12 Apostel, stehen für das Unvollkommene, für eine sündige Welt, die man auf dem Heilsweg erst durchschreiten muss. Wenn ich in eine gotische Kathedrale hereingehe, dann hat das ja einen Wegcharakter. Nicht umsonst sind die Kirchen geostet. Am Ende ist der Ort, bei dem man das Abendmahl, die Eucharistie bekommt, also in der das ewige Leben vermittelt wird. Und der Weg dahin ist ein Bußweg. Christoph Markschies ist Kirchenhistoriker und Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und das Labyrinth erlaubt mir, die dafür vorgesehenen Bußlitaneien, also Litaneien, in denen die Bußpsalmen des Alten Testamentes gesprochen werden. Also das Labyrinth steht für die Verwicklungen des Lebens, steht dafür, dass ich auf meinen Lebenswegen, das sieht man ja im Labyrinth, auch krumme Wege gehe, steht dafür, dass ich Dinge mache, die nicht auf den Hauptwegen sind. Deswegen liegt es weit vor dem Altar. In Chartres war Professor Markschies auch. Durchs Labyrinth gelaufen ist er allerdings nicht. Nein, weil ich ein furchtsamer Mensch bin und fürchte, nicht rauszukommen. Ich scherze. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal wirklich bis zur Mitte und folgen diesem weißen Streifen. Auf seinen 11 Umgängen macht das Labyrinth von Chartres 28 Kehren. 3-mal kommt man fast bis zur Mitte und wird wieder ganz nach außen in den nächsten Quadranten geleitet. So, jetzt denkt ja jeder, ich bin gleich in der Mitte. Aber genau das ist das Verwirrende, denn jetzt geht es mit einer großen Schleife wieder einmal ganz nach außen. Was mühselig klingt, war für die Menschen im Mittelalter aber auch recht praktisch. Das Labyrinth konnte eine kostspielige Pilgerfahrt nach Jerusalem ersetzen. Statt tausende Meilen Fußmarsch gibt es hier nur 390 Meter zurückzulegen. Das allerdings mitunter auch auf Knien rutschend. So, und wieder sind wir fast, aber eben nur fast in der Mitte. Auch jetzt müssen wir wieder nach außen. Also ich habe oft schon gepredigt mit und über das Labyrinth und im Labyrinth. Und es gibt so viele Bibelstellen. Also zum Beispiel der Weg des Volk Israels in die Wüste. In der Wüste ist es ein 40-jähriger langer Weg. Beschwerlich, immer wieder murrt das Volk, wie man immer wieder umkehrt im Labyrinth. Man muss ja immer wieder seine Blickrichtung verändern. So kann man das auch auf diesen Bibeltext auslegen. Die evangelische Pfarrerin Barbara von Bremen hat schon in Dortmund und in Berlin begehbare Labyrinthe in Kirchen angelegt. Dort aus Ruhrsandstein, hier aus polnischen Ziegelsteinen. Ihr Herz schlägt für den kretischen Urtyp. Ich finde dieses 7-gängige ursprüngliche Labyrinth fast noch intensiver als das Chartres-Labyrinth, weil man doch längere Wegstrecken hat. Jetzt nähern wir uns wieder der Mitte, aber wir sind immer noch nicht da. Vielleicht ist es protestantischer, ich weiß es nicht, einen längeren Weg zu gehen und sich mal darauf einzulassen, auch die Durststrecken zu durchwandern. In ihren temporären Labyrinthen hat Barbara von Bremen nicht nur klassische Gottesdienste gefeiert und zum Gebet geladen, sondern auch zu gemeinsamem Singen, Konzerten und Gehmeditationen. Das ist ja dieses Tolle, dass man das in diesem Symbol geboten bekommt. Also man muss jetzt nicht lange Meditationspraktiken üben oder Kontemplationskurse besuchen, sondern man geht rein und lässt sich drauf ein und es passiert etwas mit einem. So, gleich sind wir wieder ganz außen. Nicht wundern. In der Bibel selbst taucht das Wort Labyrinth nicht auf. Auch schafften es die gotischen Bodenlabyrinthe nie in die kanonische Liturgie. Es gibt aber Berichte aus einigen der französischen Kathedralen, dass die Labyrinthe genutzt wurden, vor allem zu Ostern. Der Bischof hat das in der Osterliturgie, hat er im Labyrinth getanzt, aus dem Leben in den Tod hineingetanzt und dann wieder heraus und hat mit der Gemeinde gespielt. Und zwar hat er immer einen Ball geworfen in die Gemeinde. Das sollte die Sonne symbolisieren, also das Auferstehung, Sonne, Leben. Und nimmt dieses Spielerische aus dem Labyrinth auf. Und das finde ich fantastisch. Und für die aktiven Urlauber sieht man hier gleich im Vordergrund die Wasserbombenwurfanlage. Hier muss man selber Wasserbomben mit Wasser füllen und kann sich dann mit diesen Riesenkatapulten gegenseitig beschießen. Die Bibliothek in Echos, der Name der Rose, hat ein literarisches Vorbild. Die Bibliothek zu Babel von Jorge Luis Borges, dem argentinischen Meister des magischen Realismus, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Bibliothekar war. Auf ihn spielt Echo direkt an, indem er eine Schlüsselfigur, einen greisen, humorlosen Mönch, Jorge Burgos nennt. Borges selbst lässt in seinen Werken immer wieder Labyrinthe auftauchen. Die Titel sprechen Bibliotheksbände. Die zwei Könige und die zwei Labyrinthe. Die kreisförmigen Ruinen. Ibn Hakan al-Bukhari, gestorben in seinem Labyrinth. Der Garten der Pfade, die sich verzweigen. Das Haus des Asterian. Letztere entpuppt sich erst auf den zweiten Blick als Labyrinthgeschichte. Borges verwendet den sonst fast nie genannten Namen des Minotauros Asterion. In einer Welt immer wiederkehrender Gänge und Galerien wartet Asterion fast sehnsüchtig auf seinen Erlöser Theseus. In anderen Geschichten werden auf dem Labyrinthweg Freunde zu Feinden, Opfer zu Mördern. In die Bibliothek zu Babel ist das ganze Universum eine einzige unendliche Bibliothek in Gestalt sechseckiger Räume voller Bücher ohne sinnhafte Botschaft. Manchmal denkt man so, okay, man verliert sich hier und kommt nie wieder raus. Aber nein, das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben uns oben nämlich nicht mehr rausgefunden und sind dreimal im Kreis gelaufen. Ein Labyrinth kennt keine Abkürzungen. Immer muss der ganze Weg gegangen werden. Bei IKEA in die Irre gehen kann nur, wer eine der Abkürzungen nimmt. Manchmal gucken Menschen halt nicht auf dieses Kundenweggleitsystem, sondern die sehen eine Tür und da sind Fenster drin. Ach, ich gehe mal hier lang. Und dann auf einmal gehen sie weiter und sagen, oh, jetzt habe ich die Sofas irgendwie gar nicht gesehen. Also wenn man jetzt mal das Labyrinth wieder als Bild nimmt und das Problem mal in die Mitte setzt. Wie ist man denn dahin gekommen? Wer durchgehalten hat auf dem Weg, kommt immer in der Mitte an. Was sich aber in der Mitte befindet, hängt stark vom jeweiligen Labyrinth ab. Da ist der Minotaurus in dem Labyrinth, der alle auffrisst. Was ist der Stier, der Teufel? Wir hatten das Kreuz in der Mitte stehen. Wir haben auch noch zur Belustigung Zerrspiegel versteckt in dem Labyrinth. Und in der Mitte gibt es ein großes, begehbares Kaleidoskop. Angekommen, in der Mitte. Die Mitte des Labyrinths hat nochmal eine besondere Bedeutung. Wenn es etwas geregnet hat, steht auf dieser Scheibe halt das Wasser. Das ist wie ein Spiegel des Himmels. Das nächste ist hier die Nummer 4, das ist die Küchenabteilung. Das ist jetzt die Mitte von der Möbelausstellung. Wenn man sich hier befindet, dann gibt es keine Abkürzung mehr, weil man halt genau in der Mitte ist. Wir suchen gerade Tabletts fürs Bett, zum Frühstücken, fürs Sonntagsfrühstück. Aber die gibt es scheinbar nicht mehr. Ja, hier haben wir eine wunderschöne Winterlinde, ein herrliches Exemplar. Versteckt zwischen Buchen und Eichen, tief in Hannovers riesigem Stadtwald Eilenriede, liegt das Rad, ein Rasenlabyrinth. Ins Gras sind die mit kleinen Backsteinen eingefassten Wege geschnitten, die sich um die Mitte schlängeln. In der Mitte steht kein Stier und auch kein Kreuz, sondern eine Linde. Eine Frau läuft versunken den Weg entlang. In der Mitte angekommen, legt sie die Hände für einige Momente an den Stamm der Linde und verschwindet wieder im Wald. Was auch ganz gut passt, ist eigentlich, dass die Linde ein Zwiesel ist. Das heißt, ja, in einer Höhe von schätzungsweise 2 Metern gehen ja aus dem eigentlichen Stamm 2 Stämmlinge hervor. Und die winden sich hier umeinander rum, was dieses Tanzen symbolisiert. Ne? Das passt eigentlich ganz gut thematisch. Aber schön, ja, schöne Symbolik, Herr Drechsel. Habe ich noch gar nicht bedacht. Sehr schön. Ein junger und ein alter Förster tauschen sich darüber aus, wie verhindert wird, dass die 2 Stämmlinge auseinanderbrechen. Johannes Drechsel ist heute zuständig für die Stadtwaldplanung. Gerd Garnatz hat sich fast 30 Jahre lang als leitender Forstbeamter um die Eilenriede gekümmert und ist jetzt Vorsitzender im Eilenriede-Beirat. Außerdem hat er viel in der Stadtchronik gelesen. Herr Drechsel, ich weiß nicht, ob Sie die Anekdote kennen. Also sie wird erstmalig 1642 in den Annalen der Stadt erwähnt. Und zwar Anlass war, dass der Herzog von Hannover, ein Christian Ludwig, der lud einen Schwager mit dessen Gattin ein, nämlich den Herzog von Holstein. Und man fuhr hierher 2 Tage und verlustierte sich dann am Rad und man tanzte. Und zwar tanzte natürlich der Herzog von Holstein mit seiner Gattin und der hannoversche Herzog tanzte mit einer Kammerjungfer. Das Rad hat einen 2. Ausgang. Es ist ein Labyrinthtyp, der baltisches Rad heißt und das Tanzen erleichtern sollte, sagt Labyrinthfachmann Gernot Candolini. Das hat damit zu tun, dass diese Labyrinthe gern eben bei großen Tanzfesten verwendet worden sind, wo ganz lange Prozessionsketten bis zu 100 Leute durch das Labyrinth gezogen sind. Und 100 Leute, wenn dann der Erste in der Mitte ankommt, dann müsste die ganze Kette umdrehen. Das war zu umständlich. Deswegen hat man so einen eigenen Ausgang gebaut, damit man die ganze Kette da gut durchziehen kann. Getanzt wurde überhaupt viel in den Rasenlabyrinthen des ausgehenden Mittelalters. Bei Frühlingsfesten, zu Pfingsten oder in der Walpurgisnacht. Vermutlich eine Art Ringelreihentanz. Aus Nordfrankreich war das Labyrinth im 15. und 16. Jahrhundert nach England gekommen und dabei aus dem Kirchgebäude zurück auf die Wiese gekehrt. Shakespeare lässt im Sommernachtstraum die Elfenkönigin Titania berichten. Verschlemmt vom Lehme liegt die Kegelbahn. Unkennbar sind die art'gen Labyrinthe im muntern Grün, weil niemand sie betritt. Den Menschenkindern fehlt die Winterlust. Shakespeares Verse spielen auf die Vergänglichkeit der Rasenlabyrinthe an. Werden diese nicht gepflegt, verschwinden sie. In Deutschland sind nach Angaben der Labyrinthexperten 3 erhalten. Das größte davon ist das in der Eilenriede. Erhalten ist hier allerdings geschummelt, findet Gerd Garnatz. Zwar gibt es das Rad seit mindestens 400 Jahren, zunächst lag es aber im vorderen Teil des Stadtwaldes. Dort schütteten es Anfang der 1930er Jahre Bauarbeiter zu, die eine neue Wasserleitung legten. Man kann ja nicht sagen, es wurde versetzt. Das wäre falsch. Es wurde da aufgegeben und hier wurde eine neue Anlage. Diese ist größer, diese hat einen Baum im Inneren und sie hat eben nicht diese enorme, interessante Geschichte der 300-Jährigen aus der vorderen Eilenriede. Die neue Anlage wurde im Juni 1935 fertiggestellt, als die Nazis an der Macht waren. In damaligen Zeitungsartikeln sind abenteuerliche Begriffe für das Rad zu lesen. Kultisches Heiligtum der Germanen. Altehrwürdige Kultstätte. Volkskleinod. Kraftquelle. Altgermanische Trojaburg. Trojaburgen heißen Labyrinthe, die aus Faust- bis kopfgroßen Steinen gelegt wurden und vor allem in Skandinavien zu finden sind. Dorthin kam das Symbol vermutlich in der Bronzezeit über Handelswege aus dem Mittelmeerraum. Der Name könnte auf das Troja-Spiel hindeuten. Das ist ein römischer Schaukampf, bei dem die Teilnehmer zu Pferde eine auf den Boden aufgezeichnete Labyrinthfigur abritten. Die Nazis sagen aber, möglicherweise ist das Ganze umgekehrt gewesen. Es ist im Norden entstanden, in Gotland, und die haben es dann nach Süden gebracht, weil die Nazis sich natürlich aufwerten wollten, ne, mit ihrer germanischen Mythologie. Auch die Linde in der Mitte des Rades erscheint unter diesem geschichtlichen Blickwinkel in eher unheimlichem Licht. Da sind wir wieder bei den Nazis. Es ist ja in der Nazizeit entstanden. Warum Linde? Dorflinde, Gerichtslinde, Femelinde sind ja alles germanische Sachen. Also Gerichtslinde, unter Linden wurde Gericht gehalten und an Linden wurden sogar Menschen aufgehängt. Die Mitte des Labyrinths kann vieles sein. Mitte des Lebens, Zentrum, Ruhepol, aber auch Ort des Bedrohlichen, des Problems, der Gefahr. Vor allem, die Mitte ist nicht das Ziel. Wer sie erreicht hat, ist erst auf der Hälfte des Weges angekommen. Das, was du dir erarbeitet hast mit viel Erfahrung und manchmal auch Mühsal, was du dann spürst in dieser Mitte, das musst du ja auch wieder ins Leben raustragen. Und darum geht es sozusagen beim Rausgehen. Man muss sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umdrehen. Man braucht eine Umkehr. Man muss wieder raus. Man darf nicht in der Mitte bleiben. Also dann ist man auch verloren. Ja, da gehst du aber nicht ganz los da, okay? Da sind 50 Meter Röhren unter der Erde verlegt. Links ist das richtige Dunkellabyrinth. Und da muss man also mit der Taschenlampe durch, wenn man sich keine Beule holen will. Als meine Tochter Jugendweihe hatte, dann habe ich ein Lichterlabyrinth gebaut, was man begehen konnte. Und sie ist dann als Kind reingelaufen. Und in der Mitte hat sie dann eben so ein Symbol für ihre Kindheit auch gelassen und ist dann wieder rausgeschritten, eben mit diesem Gedanken, ja, jetzt geht sie in die Welt der jungen Frauen. Darauf, dass Labyrinthe auch für Initiationsriten genutzt wurden, deutet der Name Jungfrauentanz. So heißen auch heute noch Labyrinthe vor allem in Skandinavien. Schon in der Antike war das Labyrinth auch Ort für Feste und Tänze. Womöglich war sogar Daedalus Labyrinth auf Kreta ein Tanzplatz für Ariadne. Homer beschreibt in der Ilias Achilles Schild, den der Feuergott Hephaistos für den Krieger schmiedete, und auf dem ein Labyrinth mit tanzenden Menschen abgebildet ist. Einen Reigen auch schlang der hinkende Feuerbeherrscher, jenem gleich, wie vor dem in der weitbewohnten Knossos Daedalos künstlich ersann der lockigen Ariadne. Blühende Jünglinge dort und viel gefeierte Jungfrauen tanzten den Ringeltanz, an der Hand einander sich haltend. In anderen Schriften ist die Rede von einem Kranichtanz, den Theseus nach seiner Flucht aus Kreta auf der Insel Delos getanzt haben soll. Ein Tanz, der die Windungen des Labyrinths nachahmte. Getanzt wurde vermutlich auch hier in langen Ketten. Der verstorbene Labyrinth-Experte Hermann Kern interpretiert die Tanzbewegung so: Der erste Tänzer, der in der Mitte ankommt, ist dort wie gefangen und kommt erst wieder heraus, wenn sich die Kette auf den Rückweg macht. Vielleicht, folgert Kern, ist so die Idee vom Labyrinth als Gefängnis entstanden. Hallo! Hallo! Und die große Frage heißt, kommt man hier irgendwie da mal raus? Nicht nur für Tänze, auch für Wettbewerbe wurde das Labyrinth genutzt. Schon bei den Wikingern, die in den Trojaburgen Wettläufe abhielten. Später griff auch Turnvater Jan die Idee auf und legte 1816 einen sogenannten Wunderkreis an, ein Geschicklichkeitslabyrinth in der Berliner Hasenheide, also ungefähr dort, wo heute das Labyrinth der Schauspielerin und Autorin Ellen Esser liegt. Im Wettbewerb der Möbelhauswelt setzt IKEA auf geschickt im Wegverlauf platzierte Produkte. Also wir reden noch von sogenannten Hotspots. Das ist zum Beispiel immer da, wo man im Weg so eine 90-Grad-Kurve macht, sage ich mal. Also das heißt, man guckt dann ja genau auf einen bestimmten Platz. Und dort zeigen wir natürlich Produkte, die entweder besonders nachhaltig sind oder die neu sind oder die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Besser als in das oft als eher meditativ erscheinende Labyrinth scheint dieser Wettkampfgeist aus heutigem Blickwinkel in einen Irrgarten zu passen. Die meisten wollen hier rein und schnell wieder raus. Gudrun Dietsch ist die Vorsitzende des Vereins Irrgarten Alt-Jesnitz. Die Anlage zwischen zwei verschlafenen Orten in Sachsen-Anhalt lockt als ältester und größter barocker Irrgarten Deutschlands ganze Busse voller Verirrwilliger an. Wir haben auch schon Busse hier gehabt, die hatten jetzt wirklich von der Ankunft des Busses bis zur Abfahrt 20 Minuten mit reingehen, also erstmal in den Park reingehen und dann im Irrgarten. Das ist doch verrückt. Das geht überhaupt nicht. Wenn sie will, kommt Gudrun Dietsch in wenigen Minuten zur Mitte. Lieber sitzt sie aber in der kleinen romanischen Kirche neben dem Irrgarten und schaut sich dort die Wandmalerei vom Anfang des 13. Jahrhunderts an. Ins kirchliche Umfeld führt auch die Spur zum Ursprung dieses Irrgartens. Die ersten Pläne für die Anlage finden sich in einem Buch des lutherischen Landpfarrers Johann Peschel, der ein Faible für Gartenbau hatte. Damit aber Irrungen im Labyrinthen gemacht werden, dass der Läufer sich verirren könne, musst du ihm die Gänge versetzen und also machen, dass, wann er meinet, immer gleich fortzugehen, er, ehe er es sich versiert, wieder zurückgetrieben wird und also herumschweifen muss, dass er nicht weiß, wo ein oder wieder der Ausgang sei. Die Gartenordnung stammt aus dem Jahr 1597. Umgesetzt wurde Peschels Plan mit einigen Änderungen aber erst etwa 150 Jahre später durch die Freiherren von Ende. Im hinteren Teil des Parks erinnert eine Begräbnisinsel an die Familie. Den Eingang des Irrgartens bewacht eine Skulptur der römischen Ackergöttin Ceres. Wollen wir es wagen? Die Pfade zwischen den 2 Meter hohen Hainbuchen sind schmal. 1250 Meter umfasst das Wegenetz, das viele Abzweigungen, aber keine Sackgassen hat. Man könnte unendlich lang im Kreis laufen und nie die Mitte finden. Also wenn Sie hier reingegangen sind, dann wollten Sie einfach sich verlustieren. Und nicht weiter. Und das kam auf eine Stunde nicht drauf an. Und irgendwann sind sie dann schon hingekommen. Zwischen Renaissance und Barock verwandelte sich das Labyrinth in ganz Europa allmählich in einen Irrgarten. Zunächst gab es etwa in Italien sogenannte Liebeslabyrinthe mit brusthohen Hecken, die auf amoröse Verwicklungen anspielten. Doch die Hecken wurden immer höher, die Wege immer verzweigter. Anders als im Labyrinth gibt es im Irrgarten nun richtige und falsche Wege. Das ist völliger Quatsch, da rennen wir uns tot. Meditatives Wandeln oder gar Tanzen, all das ist in einem Irrgarten fast unmöglich. Hier geht es um den Spaß am Verirren. Viele haben ja auch Freude, weil sie sich dann immer wieder treffen. Ich habe das auch schon mit anderen erlebt, mit Fremden. Und dann, ach, jetzt sind wir ja wieder hier, jetzt sind sie ja auch wieder hier. Und das ist schon ganz lustig. Doch Spaß und Schrecken liegen eng beieinander. Pfarrer Peschel plante ursprünglich, Dornengewächse einzupflanzen, die ein Durchkriechen schmerzhaft stoppen sollten. Das wurde nie umgesetzt. In der Hecke tun sich nun immer wieder Löcher mit abgeknickten Zweigen auf. Die Leute kriegen Panik und dann geht das los. Dann kriechen sie an allen unmöglichen und möglichen Stellen durch. Und manche denken, steh doch jetzt hier davor. Wieso komme ich da nicht hin? Geht nicht. Geht einfach nicht. Da rennt man im Kreis. Also da hat man keine Chance. Der Irrgarten inspirierte so auch zu Horrorszenarien. Stanley Kubrick verlegt in seiner Filmversion von Stephen Kings The Shining die finale Verfolgungsjagd in den verschneiten Irrgarten neben dem Overlook Hotel. Die Hecken sind so gefilmt, dass man das obere Ende nicht sieht und glaubt, sich in einem Tunnel zu befinden. Schließlich erfriert der Bösewicht Jack Torrance, der den Ausgang nicht mehr findet, zwischen den Hecken. Ab in den Süden, einer der längsten Wege. In Harry Potter und der Feuerkelch muss sich der Zauberschüler bei der letzten Aufgabe des Trimagischen Turniers durch einen Irrgarten schlagen. Auf dem Weg lauern düstere Kreaturen, verwunschene Nebel und eine Hecke mit unberechenbarem Eigenleben. In der Mitte greifen Harry und sein Konkurrent Cedric gleichzeitig nach dem Siegerpokal. Der entpuppt sich als Portal, das die beiden an einen anderen Ort katapultiert. Direkt zu Lord Voldemort, Harrys persönlichen Minotauros. Wie Theseus wird auch Harry letztlich seinen Feind besiegen. Aber warum eigentlich? Hieß es nicht schon im 2. Band, dass Harry selbst bestimmte Kräfte von Lord Voldemort in sich trägt? In diesem Sinne hätte ich mir natürlich gerne einen anderen Ausgang der Geschichte gewünscht von Theseus und dem Minotaurus. Nämlich, dass Theseus ins Labyrinth geht, sich mit dem Minotaurus befreundet, ihn aus dem Labyrinth herausführt und in die Freiheit gibt. Das wäre sozusagen im therapeutischen Sinne das Beste, weil es geht ja darum, alles zu leben. Also unsere Persönlichkeitsanteile, die dort wie der Minotaurus sozusagen im Dunklen versteckt werden, im Kern des Labyrinths, die müssen ja integriert werden. Wir können ja nicht ständig unsere Angst verdrängen, wir müssen damit leben lernen. Wir sind auf einem guten Weg. Vom Podest in der Mitte des Altjesnitzer Irrgartens schaut man über den ganzen Park. Die Irrgänge wirken von hier ordentlich und übersichtlich. Also der Eingang ist klar, der ist in Richtung Westen. Dort steht die Ceres und das ist der Eingang. Dann geht man vom Westen in Richtung Norden, vom Norden den äußersten Weg in Richtung Osten. Im 20. Jahrhundert werden die Irrgärten immer raffinierter und sogar interaktiv. Mal müssen Stempelstationen gefunden werden wie im Maislabyrinth von Irlandia. Mal sorgen Spiegel für optische Illusionen. Mal müssen Codes geknackt oder Rätsel gelöst werden. Hallo! Hallo! Wir haben dort 10 Trichtertelefone versteckt. Immer paarweise funktionieren die ja, wo die Kinder sozusagen ergründen müssen, welche Trichter miteinander verbunden sind. Hallo Papa, hallo Papa, hallo Papa, hallo Papa. Auch Jim Hensons Film Die Reise ins Labyrinth ist eigentlich ein interaktiver Irrgarten. David Bowie lockt als Koboldkönig Jareth das Mädchen Sarah, dargestellt von Jennifer Connelly, in sein Reich, in dem er ihren kleinen Bruder entführt. Um zu Jareths Schloss in der Mitte zu gelangen, muss Sarah den Weg durch eine Irrgartenanlage finden, in der Jim Hensons Puppen sie mit Rätselfragen ziemlich durcheinander bringen. Die eine Tür führt zum Schloss, die andere in den sicheren Tod. Einer der Türwächter sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. In der Geschichte steckt aber noch eine andere Ebene. David Bowie gibt den Koboldkönig als eine Mischung aus Dämon und Verführer, der Sarah bedroht und gleichzeitig um sie wirbt. Sie muss sich entscheiden. Lässt sie sich verführen oder rettet sie das Kind? Wird sie Geliebte oder nimmt sie als große Schwester eine mütterliche Rolle ein? Wir nehmen den südwestlichen Weg und dann ist es völlig wurscht. Dann führt es direkt auf das Podest. Also es gibt kein falsch und kein richtig. Es gibt ja kein falsches Leben im Richtigen. Du bist, wer du bist und du lebst, was du lebst. Seit Ende der 1980er Jahre entstehen weltweit wieder neue Einweglabyrinthe. Das Chartres-Labyrinth gibt es heute sogar in transportabler Form, als Tuchmatte, in verschiedenen Größen. Am gefragtesten sind 6x6 Meter, sagt Gernot Cantolini. Vielleicht verheißt das Symbol Orientierung in einer verwirrenden Welt? Und ich habe schon manchmal den Eindruck, dass auch diese Wiederentdeckung des alten Labyrinths als Einweglabyrinth in unserer Zeit auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Grundstimmung widerspiegelt. Dass man auch heute die Frage stellt, ja, ist es wirklich vernünftig, wenn wir die ganze Welt so sehen, dass wir alles nur in falsch und richtig einteilen? Bei seinem ersten Weg um die Welt reiste das Labyrinth aus dem Mittelmeerraum nach Osten. Kam noch in vorchristlicher Zeit über Indien und Indonesien, vermutlich im Mittelalter, bis nach Nordamerika. Bei den Hopi-Indianern und auch in Indien steht es für Übergänge zwischen den Welten, für Geburt und Tod. Der Tod, das ist ein Mysterium, das kann man nicht verstehen. Und da musst du dich auf die Trauer einlassen, wie du dich hier auch auf den Weg einlassen musst. Egal, wie lang der ist. Peggy Burian ist Trauerrednerin und begleitet Menschen beim Abschied von geliebten Verstorbenen. Am Abend des Ahnenfestes, das in anderen Traditionen Samhain, Halloween oder Tag der Toten heißt, steht sie umringt von einer kleinen Gruppe auf einer Wiese im Leipziger Volkspark Kleinschocher. Unter dem verhangenen Herbstnachthimmel sind die Kreise im Gras zuerst nur schwer zu erkennen. Das Rasenlabyrinth entstand 2002 auf Anregung der Tanzpädagogin Angelika Koraus. Seitdem wird das Labyrinth zu den Jahreszeitenfesten wie Sommer- und Wintersonnenwende zum Ritualraum. geht mit ihnen zusammen den Weg ins Labyrinth. Schon die frühesten Felsritzungen von Labyrinthen fanden sich in Grabkammern. Das römische Trojaspiel wurde bei Leichenfeiern aufgeführt. Ob und in welchen Kulturen auch Ahnenfeste in Labyrinthen begangen wurden, ist unklar. Zwar lehnen sich die Leipziger Jahreszeitenfeste lose an keltische oder auch an mexikanische Bräuche an. Doch geht es eher darum, alte Traditionen neu zu verstehen. Das ist eben der Tag, wo uns die Toten besuchen, wo unsere Ahnen zu uns in unser Leben kommen und wir in Kontakt treten können. Ich finde das einfach so ein schönes Bild. Nehmen wir es jetzt einfach mal als inneres Bild, ob ich jetzt dran glaube oder nicht. Aber es gibt viel Kraft zu wissen, dass wenn ein Mensch tot ist, der nicht komplett weg ist, weil er gehört ja zu unserer Geschichte. Also wir haben ja mit ihm Zeit verbracht, das Leben geteilt. Er ist ja immer noch da. Peggy Burian zündet Räucherwerk aus Salbeiblättern an, mit dem die Alltagssorgen vertrieben werden sollen. Alle die, die vor uns waren. Schweigend und tastend macht sich einer nach dem anderen vorsichtig auf den Weg. Ab und zu bleibt einer der nur schemenhaft zu erkennenden Schatten stehen, hält inne, geht weiter. Am Waldsaum in der Ferne huschen Taschenlampenlichter auf und ab. Sie alle haben das schon durch. Das Leben mit seinen Windungen, Wendungen, Kurven. In der Mitte steht ein Kästchen mit Rasseln, Maultrommeln, Triangeln und Schwirrhölzern. Jeder greift sich ein Instrument, um sich mit einem Klangteppich bei den Ahnen symbolisch für die Wegbegleitung zu bedanken. Plötzlich schiebt sich der Wolkenvorhang zur Seite und gibt den Vollmond frei. In seinem Licht glitzert das Gras. Die Ringe des Labyrinths heben sich deutlich aus dem Boden hervor. Der Wind hat sich gelegt. Ein Hubschrauber kreist über der unwirklichen Szenerie. Hubschrauber holt uns zurück ins Hier und Jetzt. Wo war der Anfang und wo ist das Ende der ganzen Geschichte? Und die große Frage heißt, kommt man hier irgendwie da mal raus? Der Eingang wird ja dann in der Umkehr zum Ausgang. Wir haben natürlich auch für uns Mitarbeiter ein paar Abkürzungen, dass wir nicht die ganzen langen Wege immer laufen müssen, die für die Kunden natürlich dann nicht so sichtbar sind. Am Ausgang schiebt sich eine offene Frage wieder nach vorne. Wozu brauchte nun Theseus Ariadnes Faden durch das Labyrinth? Der Weg zurück zu Ariadne war für Theseus ein Weg in die Beziehung, weg vom Kämpfen. Und wenn man so denkt, dann merkt man sofort, ja, den Faden, den brauchen wir auch im Leben. Und deswegen nennt man ja auch den Weg ins Labyrinth hinein den Weg der Erkenntnis. Weil wenn man einen Kampf gewonnen hat, hat man ja auch was erkannt. Und den Weg aber aus dem Labyrinth heraus, den Weg der Liebe. So sehe ich mich ein bisschen als Therapeutin, ne? Dass ich es mit Empathie und einer liebevollen Präsenz sozusagen meine Klienten begleite. Von außen. Ich habe den Faden, die Sicherheitsleine immer in der Hand. Und sie können sich in dem Labyrinth aufhalten und das erkunden und in der Mitte sehen, was da wirklich ist. Ist da der Minotaurus oder ist da eigentlich was anderes? Ihre Freude, ihre Kreativität, sie selber. So, und jetzt können wir nämlich hier links die Abkürzung nehmen. Und dann sind wir gleich wieder da, wo sie reingekommen sind. Vielleicht, wenn man schon länger gelebt hat wie ich, dann sieht man das, dass man sagt, dafür war das alles gut, was ich erlebt habe. Und jetzt bin ich irgendwie so in meiner Mitte, könnte man sagen. Wie lange ihr Labyrinth in der Berliner Hasenheide bleiben kann, weiß Ellen Esser nicht. Vielleicht wird es über die Jahre zu einem festen Teil der Stadtkultur. So wie das Labyrinth in Leipzig. Vielleicht aber wird es, so wie das Labyrinth von Turnvater Jan und so viele andere vor und nach ihm, schon bald verschwunden sein. Was bleibt, ist der Mythos. Komm raus, mein Herz, wir sind zu lang im Labyrinth. Tust du den ersten Schritt, dann komm ich sofort mit. Das war Umweg zur Mitte, der Mythos des Labyrinths von Theresa Schomburg. Mit speziellem Dank an die Singleiterin Cordula Voss vom Klanghafen Berlin. Es sprachen Bettina Kurt und Max von Pufendorf. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.